1. Für den Musikmeister, ein Psalm von David, der dazu dient, Gott und das Anliegen des Betters zu erinnern. 2. O Gott, ich bitte dich, mir beizustehen und mich zu retten, Herr, allhabe, mir in meiner Not zu helfen. 3. Diogenigen, die nach meinem Leben trakten, sollen beschamt und enttäuscht werden, warend all, die mein Unglück herbeisehnen, wollachande zurückweichen massen. 4. Mogen Diogenigen, die mir verspotten und triumphierend rufen, aufgrund ihrer eigenen Schande zur Umkehr gezwungen werden. 5. All Menschen, die dich aufrichtig suchen und sich nach deinem Heil sehnen, sollen über dich jubeln und beständig verkünden, das Gott groß ist. 6. Dich mich in einer elenden und armen Lage befind, bitte ich dich, Gott, schnell zu handeln, du bist mein Helfer und Retter, daher sogar bitte nicht.